das Licht an, dann ist hell. Hell, hell. Mach's Licht an, dann ist hell. Hell, hell. Mach's Licht an, dann ist hell. Hell, hell. Licht aus jetzt! Hell Festival! Hell Festival! Hell Festival! Dunkel. Mach's Licht an, dann ist hell.